Die sorgfältige Verheimlichung des Textes, verbunden mit maßlosen Entstellungen und Fälschungen über die Geschichte der Aufhebung, über Person und Charakter Clemens des 14. haben bewirkt, und das ist ein ungeheurer und beabsichtigter Erfolg des Jesuitenordens, dass in der gesamten ultramontan-katholischen Welt das päpstliche Breve vom 21. Juli 1773 als ein fast wertloses Stück Papier betrachtet wird, ja, dass man von Clemens dem 14., der geradezu hervorragend war an Geistesgaben und Lebensführung, nur mit Achselzucken wie von einem Irrsinnigen spricht. Einer der gefeiertsten französischen Jesuiten der neueren Zeit, Berater und Beichtvater der vornehmen Pariser Damenwelt unter Napoleon III., der Jesuit de Ravignan, treibt Unwahrhaftigkeit und Unverschämtheit, das ist das richtige Wort, so weit, dass er in einem von Jesuitenorden offiziell veranlassten Werke, das in katholischen Kreisen größtes Ansehen genießt, sogar den unmittelbaren Nachfolger Clemens des 14., Pius den 6., als Zeugen für die Verrücktheit seines Vorgängers anführt. Und welches war die wirkliche Ansicht Pius des 6. über die Aufhebung des Jesuitenordens und über Clemens den 14.? Theiner hat drei an die Könige von Frankreich, Spanien und Portugal gerichtete Breven vom 29. Januar, 20. Februar und 11. April 1783 veröffentlicht, wodurch Pius der 6. das Aufhebungsdekret seines glorreichen Vorgängers feierlich bestätigt. Er habe nie daran gedacht und werde nie daran denken, dem Aufhebungsbreve seines glorreichen Vorgängers Clemens dem 14. den geringsten Eintrag zu tun. Er bedauere tief, dass man einen solchen Verdacht über ihn verbreitet habe. Er erkläre alles für null und nichtig, was, sei es in Russland, sei es anderswo, gegen das apostolische Schreiben Clemens des 14. von den Jesuiten unternommen worden sei. Ferner, im Jahre 1780 erschien eine aller Wahrscheinlichkeit nach von früheren Jesuiten verhasste Schrift Memoria Catholica da Presentarsi a sua Santita, welche die Unrechtmäßigkeit der Aufhebung des Jesuitenordens und die Nichtigkeit des Aufhebungsbriefes Clemens des 14. zu beweisen suchte. Zunächst ließ Pius der 6. die Schrift am 8. Januar 1781 auf dem gewöhnlichen Wege verbieten. Als das nichts half, erließ er gegen sie am 13. Juni 1781 ein Dekret sub annulo piscatoris, worin es hieß, deshalb aus eigenem Antriebe, aus sicherer Kenntnis, nach reiflicher Überlegung, aus der Fülle unserer apostolischen Gewalt, verdammen und verwerfen wir das genannte Memoriale und befehlen, dass es auf dem Campo dei Fiori, das ist der Platz, auf dem auch die Ketzer verbrannt wurden, öffentlich durch Henkers Hand verbrannt werde. Wortlaut des Dekrets und eines großen Teiles der Memoiria bei Lebré, Magazin zum Gebrauche der Staaten- und Kirchengeschichte, Ulm 1783, Band 8, Seite 139 bis 377. Die gehässigen Ausstreuungen der Jesuiten über Clemens den 14. werden auch als unwahr gebrandmarkt durch das Charakterbild, das der Jesuit Cordara von diesem Papste entwirft. Es findet sich in den schon erwähnten vertraulichen Denkwürdigkeiten. Ihn, Clemens den 14., schmücken viele und nicht gewöhnliche Vorzüge des Verstandes, der Wissenschaft, der Tugend. Er besaß vor allem einen wunderbaren Scharfsinn, das nach meiner Meinung größte Lob für einen Fürsten. Auf der höchsten Stufe der Ehre blieb er sich gleich in Demut und Bescheidenheit. Er war sanft, freundlich, mäßig, sich immer gleichbleibend, niemals bei Entschließungen plötzlich, niemals leidenschaftlich. Von der höchsten Würde, die es auf Erden gibt, eignete er sich nichts anderes an als die Sorgen der Herrschaft. Seiner Familie gab er nichts. Stets hat Ganganelli gelebt wie ein guter Mönch in Ehrfurcht vor der Gottheit. Niemals hat übler Ruf sich an ihn herangemacht. Einige nennen ihn heilig und lassen seine Heiligkeit durch Wunder bestätigt sein. Ich spreche ihm keine über die gewöhnliche hinausgehende Heiligkeit zu. Ernsten Studien war er so ergeben, dass er in den Wissenschaften hervorleuchtete. Ich füge hinzu, dass er der Gesellschaft Jesu stets sehr freundlich gesinnt war. Das haben die Jesuiten in Mailand, Bologna, Rom früher offen bekannt. Auch steht fest, dass, wo immer er gewesen, er sich als Freund der Jesuiten und als ihr Vertrauter erwiesen hat. Siehe Döllinger, Beiträge, Band 3, Seite 59 und folgende. Was soll ferner die Betonung, dass der Papst im Aufhebungsbriefe nicht als unfehlbarer Papst gesprochen habe? Gewiss, aber hat Paul III. Als unfehlbarer Papst gesprochen, als er den Jesuitenorden bestätigte? Sind die unzähligen päpstlichen Erlasse und Entscheidungen in disziplinären, rechtlichen und liturgischen Angelegenheiten unfehlbar? Und doch unterwirft man sich ihnen ausnahmslos mit Ehrfurcht und unbedingtem Gehorsam. Hier aber, beim Breve Dominus ad Redemptor, obwohl es ausgestattet ist mit aller Feierlichkeit des Kurialstiles, gibt mangelnde Unfehlbarkeit den Grund ab, es verächtlich zu machen und seinen Urheber für verrückt zu erklären. Ja, der Jesuitenorden ist ein ergebener Diener seines päpstlichen Herrn, wenn es ihm passt. Über die Ergebenheit, die ich schon oben gekennzeichnet habe, noch einiges mit Bezug auf die Aufhebung. Das Verhalten der Jesuiten war vielfach skandalös. In Schmähschriften und Schmähpredigten ließen sie ihren Hass gegen Clemens XIV. Aus. Die Schriften erschienen meist echt jesuitisch anonym. Ganz besonders tat sich der deutsche Jesuit Feller hervor. Er blies förmlich in die Sturmtrompete gegen das Aufhebungsbreve und überschwemmte alle Zeitungen nicht allein in Deutschland, sondern auch in Holland und Belgien mit den giftigsten Artikeln gegen den Papst und den Heiligen Stuhl, noch ehe die Entscheidung in dieser Sache getroffen war.